Achtes Kapitel. Zum Glück war ein Platz an der Wand frei, von dem aus ich alles sehen und hören konnte, während ich zeitgleich etwas zum Anlehnen hatte, um nicht umzuklappen wie ein Schirm bei Sturm. Ich hatte insgesamt 12 Anwesende im Raum gezählt und war mir in unangenehmer Weise der Tatsache bewusst, dass ausgerechnet jene Person fehlte, die ich am schwierigsten einschätzen konnte, der Geistesgestörte. Dass er nicht unter den Personen im Keller war, machte mir einige Sorgen, obwohl es mich zeitgleich auch zu beruhigen wusste. Mit verschwommenen Gedanken und gemischten Gefühlen also versuchte ich mich auf die Gesprächsfetzen zu konzentrieren, die aus der unfreiwilligen Versammlung an mein Ohr drangen. Es waren Rumpf und Berger vom Laborteam, die gerade das Wort hatten. Berger erklärte allen Anwesenden, dass man das große Geheimnis um diesen mysteriösen Regenbogen bislang noch nicht zu lüften imstande gewesen sei. Sämtliche Untersuchungen waren ohne Ergebnisse verlaufen. Niemand konnte eine Erklärung dafür finden, wie dieser unheimliche Regenbogen überhaupt funktionierte. Um es auch denen verständlich zu machen, die nicht vom Fach waren, führte er weiter aus, wie ein normaler Regenbogen funktionierte. Das von einem Regenbogen reflektierte Licht hat einen sehr hohen Polarisationsgrad. Mithilfe eines Polarisationsfilters kann ein Regenbogen, je nach Drehwinkel des Filters, vor dem Beobachterauge oder der Kamera entweder weitgehend gelöscht oder im Kontrast gesteigert werden. Um den Scheitelpunkt des Regenbogens zu finden, muss man dabei seinen Blick in Richtung des eigenen Schattens richten. Bei unserem mysteriösen Regenbogen dort draußen verhält sich das völlig anders. Ganz gleich, aus welcher Richtung man ihn betrachtet, er bleibt immer konstant sichtbar. Sogar bei völliger Dunkelheit leuchtet er wie eine Neonreklame. Das ist seine herausragendste Eigenschaft überhaupt, denn ein gewöhnlicher Regenbogen ist genau genommen ein vielfaches Spiegelbild der Sonne, erzeugt von einem aus einer Unzahl von Wassertropfen bestehenden Spiegel. Diese Tatsache ist aber nicht sonnenklar, da die Originalsonne nicht wirklichkeitsnah als kleine Scheibe, sondern als relativ großer Ring abgebildet wird. Deshalb fragen wir uns, in welcher Distanz sich ein Regenbogen vor dem landschaftlichen Hintergrund befindet und wundern uns darüber, dass er mit uns zur Seite und über den Horizont läuft. Ein gleichzeitiger Blick in einen üblichen ebenen Spiegel kann das Wunder erklären. Der Regenbogen ist gleich riesig weit von uns entfernt wie die Sonne und er ist in fast gleicher Himmelsrichtung der Sonne zu sehen, egal welchen Ort wir quer zum Regenbogen bzw. zur Sonne einnehmen. Der Wunderregenbogen, mit dem wir es hier zu tun haben aber, ist wie ein solides Konstrukt mit zeitgleich maximal durchlässiger Konsistenz. Er befindet sich nicht hoch am Himmel, sondern ganz direkt in Erdnähe, unmittelbar über dem Ackerboden. Man kann ganz dicht an ihn herangehen und sehen, wo er beginnt. Es ist, als würde er einfach aus dem Boden herausstrahlen. Wir haben an beiden Enden gegraben, aber das hat natürlich überhaupt nichts bewirkt. Es war ebenso nutzlos wie der Versuch, den Regenbogen mit Wasser zu beeinflussen. Unser spezieller Regenbogen scheint nämlich in keiner Weise auf Regentropfen angewiesen zu sein, wie ein normaler Regenbogen, dessen Winkel bei kugeligen Flüssigkeitströpfchen nicht von der Tropfengröße abhängig ist, sondern lediglich vom Brechungsindex. Dieser wiederum ist bei einer bestimmten Wellenlänge eine temperaturabhängige Materialkonstante der tropfenbildenden Flüssigkeit. Deshalb kann durch Messung des Regenbogenwinkels, unter dem monochromatische Laserstrahlung von einem Nebel reflektiert wird, die Temperaturverteilung innerhalb des Nebels berührungslos bestimmt werden, falls bekannt ist, welche Flüssigkeit den Nebel bildet. In der Natur wird der Nebel meistens vom Regen verursacht. Von den Wassertropfen wird ein Sonnenstrahl nicht nur an der Rückseite reflektiert, sondern auch gebrochen. Deshalb erreichen uns keine Sonnenstrahlen vom virtuellen Sonnengegenpunkt aus, sondern von denjenigen Tropfen, die mit ihm den Regenbogenwinkel bilden. Somit sehen wir die Sonne nicht als kleine Scheibe, sondern als ziemlich großen, aber schmalen Ring. Dieser ist in nochmals schmälere, verschiedenfarbige Ringe unterteilt, weil die Farbanteile des Sonnenlichts beim Eintritt in und beim Austritt aus den Tropfen unterschiedlich gebrochen werden. Auch Holger Rumpf wollte seinen Teil zu der Erklärung beitragen und mischte sich ergänzend ein mit den Worten. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass ein ganz normaler Regenbogen nicht ohne Sonne, Regen, den richtigen Sonnenwinkel und die entsprechende Temperatur zustande kommen kann. Unser bunnenstrahlendes Glückssymbol braucht nichts davon. Wir wissen noch nicht, wie es zustande kommt, aber wir wissen, dass es das Leben auf der Erde durch sein Erscheinen beeinflusst. Und das nicht gerade in allzu positiver Weise, möchte man meinen. Er warf erst mir einen Blick zu und dann meinem Kollegen Arlon, der neben mir stand. Ich selber hätte an dieser Stelle einfach den Mund gehalten, wie mein Arbeitsvertrag es vorgesehen hatte. Agent Arlon war, was das anging, wohl wesentlich entspannter unterwegs, und so platzte er völlig ungehemmt vor dieser Horde dahergelaufener Hippies über die Massenselbstmorde heraus, die man in den Medien hartnäckig verschwiegen hatte, obwohl sie täglich stattgefunden hatten, seit das Auftauchen des geheimnisvollen Regenbogens in den Schlagzeilen um die Welt gegangen war. Überall sind die Leute ins Wasser gegangen, aber hauptsächlich hingezogen hat es die meisten von ihnen zum Pazifischen Ozean, wo sie sich alle selbst ertränkt haben, verkündete Arlon, und Glimm setzte sogar noch eins drauf, als er hinzufügte, der ganze Strand war voll mit Leichen, und als man Zäune gespannt hat, waren diese Zäune in kürzester Zeit niedergerissen oder hingen selbst voll von den Leichen derer, die sich davor erschossen oder anderweitig selbst getötet haben. Ich bin dort gewesen, um es mit einem Team zu untersuchen. Es war so irre. So etwas Verrücktes hat die Welt noch nicht erlebt. Ich war überglücklich, als ich dann hierhin versetzt worden bin, weil ich dachte, hier wären wir vor dem Weltuntergang da draußen halbwegs in Sicherheit. Stellt sich nun heraus, dass wir im Zentrum gelandet sind. Seinem Zynismus wohnte nicht der geringste Funke von Heiterkeit inne, und ich hatte tiefstes Verständnis dafür, denn er und ich und Arlon hatten uns alle drei zur selben Zeit versetzen lassen, als die Selbstmorde in Meeresnähe zur Militärangelegenheit geworden waren. Trotzdem fand ich es aus irgendeinem Grunde einfach nicht richtig, dass meine beiden Kollegen so munter drauf losschwatzten, als wären wir auf einem Grillabend mit alten Freunden, statt mit durchgeknallten Geiselnehmern in einem alten Keller unter einer völlig vermüllten Bauernküche. Also sah ich mich dazu gezwungen, nun auch mal etwas dazu sagen zu müssen, und so sprach ich, um das Thema zu wechseln, an die beiden Weißkittel gerichtet. Unsere Gäste von außerhalb... Ich warf den Hippies dabei einen flüchtigen Blick zu. Sind der Meinung, dass der ominöse Regenbogen durch einen permanenten feinen Niederschlag ausgelöst wird, der von Regierungsflugzeugen in die Umwelt gesprüht wird, um CR9 zu verursachen. Wir haben die Ursache für das CR9-Virus schon gefunden, sagte Holger Rumpf, und alle Blicke richteten sich sofort auf ihn, als er das sagte, worauf er etwas verlegen dreinblickte, weil er eine derartige Aufmerksamkeit wohl nicht gewohnt war. Sein Kollege Berger sprang für ihn ein und erklärte allen Anwesenden, wir dachten zuerst, dass es ein mutiertes Grippevirus sei, aber wir fanden heraus, dass es sich nur wie eines verhält. Es ahmt die Weisen eines Grippevirus nur nach. In Wahrheit ist es ein Molekül, und wir haben sehr viel davon in einfachem Leitungswasser gefunden und haben das untersucht, bis wir zu der Erkenntnis gelangt sind, dass der Ursprung des Moleküls im Trinkwasser zu finden ist. Es haben sich hauptsächlich Leute mit CH9 infiziert, die ihren täglichen Trinkwasserbedarf über haushaltsübliche Leitungen bezogen haben, fügte Rumpf dem wiederum hinzu, und auf einmal ging ein aufgeregtes Raunen und Tuschelnrei um alle Anwesenden. Auch ich selber war etwas perplex ob dieser Erklärung und meinte dazu, mir hat man die Information zuteil werden lassen, dass es sich bei CR9 lediglich um eine der kontrollierten Wellen handle, die medienwirksam zu einer gesteigerten Impfwilligkeit führen sollte. Warum erfahre ich es jetzt, dass es sich anders verhält? Berger und Rumpf drucksten ein wenig herum, bevor der Größere von beiden schließlich leise hervorstieß. Diese Information darüber, was das CR9 wirklich verursacht, sind streng vertraulich. Eigentlich dürften wir euch gar nichts darüber erzählen. Genauso wenig, wie ihr einfach so über die Selbstmorde im Meer sprechen dürft. Ich glaube, dass das alles angesichts unserer jetzigen Situation keine Rolle mehr spielen dürfte, ließ Jannik Böhmer da ganz großkotzig verlauten, um sich wieder in den Mittelpunkt zu drängen. Doch gerade als er sich aufblähen wollte, um sich wichtig zu machen, wurde er von einem lauten Hustenanfall unterbrochen, der aus der Ecke mit den Hippies kam, die sich neben der Gruppe ihrer ehemaligen Geiseln zusammengesetzt hatten. Es war Brandas, der den Hustenanfall erlitt, und ich sah, wie alle anderen im Raum befindlichen Personen einen sichtbaren Meter breit von ihm wegrückten. Sogar seine eigenen Leute wichen vor ihm zurück. Bloß Thule blieb hinter ihm stehen und schlug ihm die breite Handfläche auf die Speckringe seines Rückens, als hätte er sich an einer Brotkruste verschluckt. »Oh mein Gott, er hat das Virus!« kreischte das Fräulein Resch und quiekte dann wie ein Schwein, als sie panisch Schutz suchte an der Schulter von Jannik Böhmer, der selbst den Eindruck erweckte, eine Schulter zum Verstecken brauchen zu können. Die Nervosität unter den Anwesenden schlug so hoch aus, dass sie in der Luft spürbar wurde, und es war abzusehen, dass die in diesem Raum zusammengepferchten, ängstlichen Menschen sich jeden Augenblick ihrer äffischen Natur entsinnen und in wilde Panik ums nackte Überleben ausbrechen würden. »Jetzt beruhigt euch doch erst mal alle wieder«, fiepste Frau Kohlschuh nuschelnd zwischen ihren geschwollenen Wangen hervor, aber niemand beachtete sie, und ich sah, wie Karl Gustav sich dem kleinen Dicken zuwandte, der immer noch hustete und wirkte, als würde er ersticken. Dann drehte er sich zu uns anderen um und rief, »Shit, wir brauchen Hilfe! Kann ihm denn niemand helfen? Was steht ihr da so dämlich rum und glotzt? Mein Cousin ist hier am Verrecken und ihr steht nur rum und glotzt!« Da ich vermutlich die einzige Person im Raume war, die zumindest medizinische Grundkenntnisse besaß, war ich schon drauf und dran, mich von der Wand loszureißen, an der ich mich bereits wie festgeklebt fühlte. Aber dann lehnte ich mich erneut vollends zurück, als völlig unerwartet Tristan van Hollig wieder die Bildfläche betrat. Er ging direkt auf Brandas zu, der ganz rot und blau angelaufen war und immer noch klang wie eine hohle Blechtrommel, auf die jemand mit einer Eisenstange einschlug. Und dann nahm er das Gesicht des kleinen Dicken in seine mit Sommersprossen übersäten Hände, um es zusammenzuquetschen, bis Brandas aussah wie ein Fisch. »Er hat kein Virus«, verkündete er dann und ließ ihn wieder los, als er seinen Worten hinzufügte. »Es ist das komische Zeug, das an ihm dran klebt. Ich hab das schon mal gesehen. Das wird nicht gut ausgehen für ihn.« »Was soll das bitte heißen?« begehrte Karl Gustav sofort auf, als fühle er sich verantwortlich für Brandas. Tristan van Hollig hob beschwichtigend die Hände in seine Richtung und meinte dann, »Ihr seid alle, die hier einfach aufgetaucht seid, mit dieser Pampe vollgeschmiert. Das ist kein Matsch von draußen, der da an euch klebt.« Alle Hippies blickten synchron an sich runter, als er das sagte, und ich hätte es wahrscheinlich komisch gefunden, wenn ich nicht selber mit Space Clipper bekleckert gewesen wäre. Dass van Hollig mich ausgelassen hatte bei seiner Anklage, machte mich etwas stutzig, und ich war gespannt darauf, was er dazu zu sagen hatte. Allem Anschein nach schien er im Gegensatz zu Holger Rumpf kein Problem damit zu haben, dass alle Blicke an seinen Lippen hingen, als er sprach. »Ich hab mich um das Pferd gekümmert, das draußen im Stall stand. Die Familie Rögeberg, der das Haus hier gehört, konnte das Pferd nicht in Pflege geben, also wurde ich angeheuert, um es zu versorgen, während die Familie evakuiert ist. Das Pferd hatte eine Verletzung am Hals, die genauso erbärmlich gestunken hat wie dieses Zeug, das an den Leuten hier klebt.« Er zeigte bei diesen Worten auf Brandas, der immer noch prustete und keuchte, inzwischen aber seine Stimme verloren hatte und nur noch tonlos vor sich hinröchelte. Sein Cousin Karl Gustav stand neben ihm und sah besorgt auf ihn runter, schien aber völlig überfordert zu sein mit der Situation. Ich achtete nicht weiter auf ihn und schaute wieder zu van Hollig, der jetzt in der Mitte aller Anwesenden stand, die sich in einem Halbkreis um ihn herum versammelt hatten, um ihm zuzuhören, als er weitersprach. »Das Pferd hatte diese Wunde bereits, als ich es zum ersten Mal sah. Es wirkte sehr verängstigt auf mich und die Stelle muss sehr gejuckt haben, denn es rieb sich den ganzen Hals wund an dem Pfosten seiner Bestallung. Ich habe es dann versucht anzubinden und die Wunde zu behandeln, aber es ist komplett in Panik geraten. Ich konnte es überhaupt nicht mehr beruhigen. Schaudernd musste ich an den Pferdekadaver denken, der irgendwo in diesem unheimlichen Haus hinter einer Tür gelegen hatte, als hätte ihn jemand dort platziert. Tristan van Hollig setzte sich auf eine der umgedrehten Kisten, die überall im Keller standen, bevor er seine Erzählung zum Finale brachte. Weil es völlig erschöpft und verschwitzt war, wollte ich ihm Wasser geben. Aber als ich es endlich zum Trinken gebracht hatte... Er geriet in Stocken und ich konnte den dicken Kloß in seinem Halse von meiner Position aus seine Kehle runtergleiten sehen, den er schlucken musste, bevor er weiterreden konnte. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Nachdem es getrunken hatte, bin ich raus aus dem Stall, weil ich dachte, dass es nun Ruhe bräuchte, um sich zu erholen. Aber kaum, dass ich die Stalltür hinter mir geschlossen hatte, hörte ich von drinnen dieses Geräusch. Und ich kann es euch nicht beschreiben, aber ich kann sagen, dass ich es meinen Lebtag nicht mehr werde vergessen können. Und als ich zur Tür rannte, um zu sehen, was passiert war, sah ich... Er räusperte sich und versuchte es erneut. Ich sah, dass das Pferd explodiert war. Und ich meine so richtig explodiert, nicht nur im Sinne einer Redensart. Ich hatte mega Schiss, dass man mir das anhängen würde, wenn ich es irgendwem sagen würde. Also habe ich es keinem gesagt, sondern einfach die Scheune abgesperrt. Verlautbarungen der Fassungslosigkeit ertönten ringsum und Persephone brach in laute Schluchzen aus mit der Bekundung, genau wie bei Echtron, das gleiche ist auch meinem Bruder passiert. Sie heulte drauf los und bekam Beistand von Thule. Ich sah weiter Tristan van Hollig an und endlich riss ich mich aus meiner Schattenposition an der Wand, um ihn ganz direkt ansprechen zu können mit den Worten, hast du das Pferd wirklich draußen im Stall zum letzten Mal gesehen? Oder kann es sein, dass es dir durchgegangen ist und vielleicht sogar irgendwie ins Haus gelangt sein könnte? Tristan van Hollig sah mich nur verwirrt an und verneinte dann kopfschüttelnd. Karl Gustav aber mischte sich ein und bestätigte, wir haben ein totes Pferd im Haus gesehen. Es hatte die gleichen Verletzungen wie einer von uns, den wir auf der Strecke leider verloren haben. Persephones Klagejaulen durchschnitt seinen Wortfluss, aber sie versuchte sich umgehend wieder zu beruhigen und auch Thule bekräftigte noch einmal ebenfalls das tote Pferd gesehen zu haben. Agent Glimms meldete sich daraufhin in gewohnt zynischer Weise zu Wort. Ist doch egal, ob Furion draußen im Stall oder oben im Webstuhl geplatzt ist. Was hilft uns das jetzt weiter? Ich habe überhaupt gar kein Pferd gesehen und mich interessiert im Moment auch nur eines, nämlich wie ich aus diesem Saftladen hier rauskomme. Ausgerechnet Janek Böhmer und das Fräulein Resch stimmten ihm zu. Persephone heulte immer noch und Karl Gustav bot ihr eine Marihuana-Zigarette an, mit der sie sich beruhigen sollte, aber sie lehnte ab mit der Begründung, davon nur umso größeren Durst zu kriegen und dass sie sowieso wahrscheinlich bloß so hysterisch sei, weil sie dehydriert war. Und alle anderen seufzten ebenfalls vor Durst, obwohl wir umringt waren von Wasser. Aber konnte man das überhaupt noch trinken? Für einen Moment lang war es ganz still im Keller und wir konnten alle den Regen draußen hören, was keinem von uns in jenem Moment seltsam erschien. Normalerweise hätte man den Regen im Keller gar nicht hören können, aber wir hörten ihn und wir alle hatten gleichermaßen schrecklichen Durst. Plötzlich wurde mir bewusst, dass Branders aufgehört hatte zu husten und als ich dann in seine Richtung sah, saß er völlig erschlafft und zur Seite gesunken auf seinem Platz und regte sich nicht mehr. Karl Gustav kniete sich zu ihm runter, als er es ebenfalls bemerkte und er schlug ihm mehrere Male rechts und links ins Gesicht, während er ihn lautstark, aber sinnlos dazu aufforderte, wieder zu sich zu kommen. »Den hat's da hingerafft«, sagte Agent Arlon, der neben mir aufgetaucht war, ohne dass ich es mitbekommen hatte. Sofort stieß Nadine Resch eine ganze Salve ihrer hochkreischenden Quieklaute hervor und auch andere Schreie mengten sich dem unter. Panisch stob die Menge auseinander und drängte sich verängstigt in die Ecken des Kellers. Nur ich allein regte mich nicht vom Fleck, während ich beobachtete, wie das blauschwarze Zeug, das an dem Verblichenen haftete, sich über seinen dicken Hals bis hoch zu seinem Scheitel ausbreitete. Als ich einen noch genaueren Blick auf ihn warf, erkannte ich, dass er sich die Haut aufgekratzt hatte an den Stellen, an denen dieser sinistre Space Glibber ihn am stärksten bedeckt hatte, und ich hoffte inständig darauf, dass seine Leiche nicht explodieren würde, wie Persephones Bruder oder das Pferd in Van Holligs Geschichte. Karl Gustav hatte augenscheinlich die Beherrschung verloren, denn noch immer schüttelte er den Toten und rief ihm dabei zu, dass er wieder zu sich kommen solle, und Rotz und Tränen zeichneten helle Spuren in sein schwarz verschmiertes Gesicht. »Hier können wir nicht bleiben«, hörte ich jemanden mit energischem Nachdruck schreien. Es war Böhmer, der sich gerade anschicken wollte, die Kellertreppe hinaufzulaufen. Fräulein Resch, Frau Kohlschuh und einer der beiden Weißkittel, Rumpf, drängten ihm nach und verstopften die Stufen. Meine Kollegen Arlon und Glims standen etwas unschlüssig wirkend neben der Treppe und sahen skeptisch zwischen den verstopften Stufen und den Hippies hin und her, die sich um den weiteren Toten aus ihren Reihen scharten, den sie nun zu beklagen hatten. Karl Gustav hatte von ihm abgelassen. Nun saß er heulend auf dem Boden neben der Leiche und seine letzten beiden Mitstreiter hatten sich neben ihn gekniet, um ihm irgend möglich beizustehen. Ich konnte nicht hören, was sie sagten, denn die anderen Leute, die aus dem Keller zu flüchten versuchten, veranstalteten einen Höllenlärm bei dem offenbar vergeblichen Versuch, die Kellertür zu finden. Als ich bemerkte, dass ich Van Hollig nirgends entdecken konnte, hielt ich nach ihm Ausschau in dem schwummerigen Dämmerlicht des Kellers. Aber statt ihn sah ich Berger, der sich mit betont vorsichtiger Diskretion der Leiche näherte, um sie zu untersuchen. Ich änderte meine Position, um Van Hollig zu finden, und erspähte ihn schließlich hinter einem Stapel Kartons voll altem Bauerngeschirr. Er hockte dort auf dem Boden und ich sah zu ihm runter, als ich von ihm wissen wollte, weshalb er sich dort versteckt hielt. »Der Kerl wird gleich hochgehen wie eine Bombe«, sagte er, und ich ging ebenfalls in die Hocke, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein, als ich danach fragte, was ihn diesbezüglich so sicher machte, und er antwortete flüsternd darauf, dass ich mich vorbeugen und ganz genau hinhören musste, um zu verstehen, was er dann sagte. »Ich hab gesehen, wie der Dicke sich heimlich eine Flasche von dem Apfelwein aufgemacht und sie ausgetrunken hat. Es ging ihm erst hinterher so schlecht. Wenn dieser Kerl gleich in die Luft geht, will ich von dieser gruseligen Pampe auf keinen Fall getroffen werden, sonst ende ich genauso.« Ich kam nicht mehr dazu, etwas darauf zu erwidern, denn ohne jede Vorwarnung polterten die in Panik geratenen Leute die Kellertreppe wieder runter, und wie es sich anhörte, gab es auch irgendein Gerangel unter ihnen. Weil ich wissen wollte, was da vor sich ging, war ich schon im Begriff, mich hinter den Kartons zu erheben, als ich mitsamt der mir klirrend entgegenkommenden Teller und Untertassen gegen die Wand hinter mir gedrückt wurde. Van Hollig und ich wurden unter zu Bruch gehendem Goldrandgeschirr lebendig begraben, weil von der anderen Seite die Leute in Panik dagegen krachten, und obwohl ich in all der Aufregung keinen Knall gehört hatte, konnte ich dem schlagartig ausbrechenden Gekreisch auf der anderen Seite der zerdrückten Kartons entnehmen, dass Van Hollig mit seiner Prognose absolut richtig gelegen hatte. Ich war eingeklemmt und hatte mich am Handrücken tief geschnitten. Ich konnte nichts sehen außer Pappe und Scherben um mich rum, und ich konnte nichts hören außer Schreie des Entsetzens, das Poltern eingesperrter Menschen und ein Geräusch, das ich anhörte, als würden mehrere Leute miteinander einen Faustkampf austragen. Ich versuchte mich zu bewegen, ohne mir allzu viele Verletzungen durch die Porzellansplitter zuzufügen, und hatte dabei das beklemmende Gefühl, in einem Ozean aus Kartons und kaputtem Geschirr zu ertrinken, denn es dauerte lange, bis ich endlich meinen Kopf daraus befreit hatte. Was ich dann sah, ließ mich allerdings wünschen, ich wäre unter den Scherben liegen geblieben. Der ganze Keller war komplett verwüstet. Überall klebte die schwarze Überraschung. An den Wänden, auf dem Boden, an den Leuten. Sie tropfte sogar von der Decke. Der verstorbene Branders existierte nicht mehr. Es war nur noch ein finsterer Brei und ein paar losere Knochen von ihm übrig. Dort, wo er gesessen hatte, entdeckte ich die schwarz verschmierte Hälfte seines Schädels und hatte das Gefühl, die leere Augenhöhle würde mich ansehen. Die Leute waren komplett verstört und außer sich, denn nun waren sie alle über und über mit dieser unseligen Tinte bekleckert und allem Anschein nach hatte es wirklich eine Schlägerei unter ihnen gegeben. Berger blutete aus einer gebrochenen Nase, seine Brille war kaputt und Janek Böhmer hatte eine blutende Platzwunde direkt über dem linken Auge. Einen ebenfalls reichlich ramponierten Eindruck erweckte Karl Gustav, der noch immer dort auf dem Boden hockte, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte, und nicht weit von ihm konnte ich Agent Klims ausmachen, der wohl auch die ein oder andere Watsche abbekommen haben hatte. Wie sich dann herausstellte, nachdem ich mich aus dem Berg aus zerknitterten Kartons und zerbrochenen Tellern zur Gänze befreit hatte, war Karl Gustav auf Julian Berger losgegangen, als dieser sich angeschickt hatte, die Leiche seines Cousins zu untersuchen. Böhmer war wohl dazwischen gegangen, hatte dann von Thule die Faust ins Gesicht gedrückt bekommen, woraufhin Glimps sich eingeschaltet und auf Thule eingeschlagen hatte, mit dem er sowieso im Clinch lag, aufgrund der Tatsache, dass er sich von ihm im Vorfeld unbemerkt hatte entwaffnen lassen. Thule war Glimps körperlich allerdings überlegen und hatte ihn unmissverständlich seines Platzes verwiesen. Glimps war stinksauer und schimpfte wild vor sich hin, während Agent Arlon versuchte, ihn und sich selber irgendwie wieder zu beruhigen. Die letzten drei Hippies kauerten besudelter denn je auf dem Boden, während alle anderen sich am Fuße der Kellertreppe herumdrückten. Die Frauen weinten die ganze Zeit über und die Stimmung war so im Argen, dass sie Platzangst verursachte. Der ganze muffige, dunkle Raum war jetzt schwarz und glitzerte unheilvoll, während ein so übler Gestank sich ausbreitete, dass über die Hälfte der Anwesenden sich davon übergeben musste. Tristan van Hollig kam ein wenig später zu uns und alle waren neidisch darauf, dass er der einzige von uns war, der keinen einzigen Tropfen Space Glibber abbekommen hatte. Er fragte uns danach, worauf wir warten würden, statt die Kellertreppe hinaufzugehen, und Böhmer erklärte ihm völlig entrüstet, dass die Kellertür verschwunden sei, und fügte sehr patzig hinzu, dass er ja gern selbst hinaufklettern und sich vergewissern könnte, dass sich dort oben keine Tür mehr befand. »Türen verschwinden nicht einfach so«, brummte Glimps sehr schlecht gelaunt dazwischen und rappelte sich dann die Stufen hoch, um zu beweisen, dass er mit lauter Verrückten in diesem Keller eingesperrt war. Aber auch er stolperte heftig fluchend wieder die Stufen zu uns herunter, weil dort oben keine Tür mehr zu finden war.